Ich bin der Bernd. Ich bin der Andreas. Und wir sind hier mitten im Nirgendwo. Es mitten im Nirgendwo trifft's ja. Es ist plattes Land, überall, in alle Himmelsrichtungen. Ja, und wir waren sind in Coesfeld. Und hier haben wir vom Deutschen Forum die Release-Party gefeiert und gerade schön ins Stream geguckt. Ja, Community-Event, Rudelgucken würde man sagen, ne? Genau, nach Neudeutsch Rudelgucken. Das wäre jetzt noch der absolute. Und wir wollen jetzt mal so die Leute fragen, was sie denn davon gehalten haben, was sie gerade gesehen haben. Ich habe so eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte, aber frag ruhig, Bernd. Sag doch mal der Community Hallo. Hallo. Wer bist du im Forum? Bitte was? Im Forum? Ja, im Forum. Jotti. Wie hat dir das einstündige Werbefilmchen gefallen? Es war halt eben ein Werbefilmchen. Sehr schön, ja, doch. Sehr schön zusammengeschnitten. Da, Spaß beiseite. Was war das Neue für dich in dem Film? Gar nichts. Die App und der Interdiktor. Ansonsten habe ich alle schon gesehen. Würdest du es den Leuten empfehlen, sich das nochmal anzugucken? Nein. Außer man steht auf Werbefilmchen. Gut, wir gehen mal weiter. Sag doch mal der Community Hallo. Hallo Community. Wer bist du? Ich bin der Beaver. Und, wie fand dir das Werbefilmchen gefallen? Für kurze Zeit dachte ich, Braven wäre reinkopiert worden. Wir kannten eigentlich alles schon. Mhm. Bis auf das neue tolle App. Für Apple. Wo ich Android habe, hilft mir das gerade nicht weiter. Und was haben wir noch? So ein imperiales Schiff haben wir gesehen. Super. Das hat mir gut gefallen. Ja, du konntest die einzelnen Türme einzeln auswählen als Subsystem und angreifen. Und man hat gesehen, es gab zwei Unterstützer für den Piloten, der gekämpft hat. Korrekt, richtig. Hoffst du, dass das im Spiel auch so kommt? Weil bisher geht es ja, glaube ich, nicht, dass man dieselbe Instanz reinhüpfen kann. Es muss kommen. Ja, aber glaubst du es? Ich glaub's. Super. Ich gehe mal weiter. Gut. Ich gehe mal weiter. Wer nicht reden will, kann einfach den Kopf schütteln. Sag mal der Community Hallo. Hallo. Und wer bist du? Ich bin der Christian. Und wie hat dir der Werbefilm gefallen? Oh, wundervoll. Ich war sowas von begeistert. Ich finde es toll, dass sie wirklich keine neuen Contents reingesetzt haben und dass ich immer noch so weiterspielen kann wie vorher. Ich glaube, das war eindeutig, oder? Wer möchte noch? Hand hoch. Ist egal, ich komme trotzdem. Sag der Community doch mal Hallo. Hallo Community. Wer bist du? Stiefdad. Und wie hat dir der Film gefallen? Naja gut, es gab nicht viel Neues, aber wir sind ja in so einem Alter, wo wir auch immer nicht so schnell lernen, dass was Neues dazulernen. Und insofern ist das für uns als alte Leute schon nicht schlecht. Man kann das Positive sehen. Man muss mal das Positive sehen. Dafür wird es immer stabiler und ich sag mal, und es wird noch was kommen. Da gehe ich von aus. Da bin ich gespannt drauf. Sag doch mal der Community Hallo. Hallo. Wer bist du? Leitwolf. Wie hat dir der Film gefallen? Ja, war sehr wenig Neues und ich freue mich auf die App, die auf meinem Handy nicht läuft. Wenn sie wenigstens gesagt hätten, wann die für Android kommt, ne? Ja, soon. Soon. Coming soon. Ja. Wie lang ist soon? Oh, 16.12. Release, denke ich mal. Vorher bestimmt nicht. Und jetzt sagt der Community nochmal Hallo. Jo, hallo, mein Name ist Commander Germaniac. Wunderbar, wie hat dir der Film ansonsten gefallen? Ja, ich habe mir erwartet, also wie gesagt, dass ein paar Goodies oder sonstige draushauen werden oder ein paar Fragen beantworten, warum vielleicht einige Sachen nicht mehr so kommen werden, wie sie sollten. Und ja, wie gesagt, informativ war nicht viel dabei. Ein paar kleine Schnitzer waren zwar schön anzusehen, aber großartig war es. Also, naja. Naja, genau. Das scheint hier so die Grundstimmung zu sein. Ich gehe mal zu den Leuten, die ganz weit weggegangen sind, glaube ich, nicht drauf wollten. Sagt der Community doch mal Hallo. Ja, hallo. Wer bist du? Ich bin der Cruiser One in der Community. Ich möchte mich nicht dazu äußern. Alles klar. Möchtest du dich äußern? Nein. Gut, deswegen sind sie weit weggegangen. Andreas. Ja, hier drüben, hier in der Ecke, in der dunklen. Was ist? Ich dachte, du sagst jetzt noch was Schlaues. Ja, was soll ich Schlaues sagen? Ich bin ein klein wenig enttäuscht, wobei ich schon fast damit gerechnet habe, dass nicht allzu viel kommt. Also nach einer Stunde Twitch-Event, zwei Neuheiten, wovon mir auch einer als Nicht-Apple-User nichts bringt, ist ein bisschen makaber wenig, aber Gut, mal gucken. Ich habe eine ganz böse Vermutung, dass die bei der Interdiction-Nummer mit dem großen imperialen Capital Ship sogar gemogelt haben, dass das im Vorfeld schon eine Instanz war, dass da die beiden Kumpels schon drin waren, weil das sah nicht danach aus, als wenn die das irgendwie von außerhalb des Systems oder von außerhalb des Kampfes angewählt hätten können, um dann reinzuspringen und wirklich von außen zu helfen. Das war, glaube ich, eine gestellte Szene, und wenn die dann so im Spiel nicht drin ist, ist das irgendwie blöd. Ja, was soll ich mal sagen, ne? Als Alpha und Beta Bäcker ist aber jetzt irgendwie auch von dem großzügigen Geschenk, man kann die Tutorials bis zum 16. spielen, auch nicht irgendwie groß am Profitieren von, ist halt relativ wenig. Ich bin saufroh, dass ich nicht nach England gefahren bin, sondern nur bis nach Coesfeld. Wobei das schon weit war, und hier ist auch nichts. Ach, hier ist... Ja. Scheiß auf die Insel, Coesfeld ist geiler. Ja, und am Strich kann man einfach sagen, das war eher ein Film für Leute, die noch nicht Alpha Beta gespielt haben, ja, oder definitiv. Jetzt Gamma. Ja. Und ja, es war ein Werbefilm. Also es war halt ein Werbefilm für die Twitch-Community da draußen, die jetzt erst auf den Store klickt und sagt, coole Sache, will ich backen. Und naja, auch was in dem Talk war, als sie auf der Couch saßen und sich unterhalten haben die ganze Zeit, bla bla bla, dieselben Fragen, die wir schon kennen, alles aus irgendwelchen Newslettern. Man hat ja fast das Gefühl gehabt, dass, Entschuldigung, die Moderatorin irgendwie gestellte Fragen auf dem Zettel hatte, die bereits im Forum schon vor Urwochen beantwortet wurden. Also Leute, die jetzt seit einigen Wochen oder Monaten schon dabei sind bei Elite Dangerous, haben nichts Neues erfahren, absolut gar nichts. Auch die Trailer und Videos waren alle schon irgendwo mal gesehen. Mhm. Ja. Aber bis auf der über die einzelnen Fraktionen, die hatte ich zumindest noch nicht gesehen. Gab es den vorher schon? Ja, der Trailer über die einzelnen Fraktionen, der war neu, aber am Ende haben sie trotzdem wieder was reingeschnitten, was aus dem anderen Trailer stammte. Also die Hälfte des Trailers für die Fraktion. Man könnte das jetzt positiv ausdrücken, sie haben wenig neues Zeug dafür gemacht, weil sie viel mehr im Spiel gearbeitet haben. Ja, wenn man eine Schulnote oder also wenn man ein Zeugnis schreiben müsste für den Event, würde man sagen, gut, sie haben sich bemüht, ja, aber man ist noch nicht, es ist nicht ganz so schlimm, dass man schreiben würde, stets bemüht, ja, aber bemüht haben sie sich, ne? Ja, was nett anzusehen war, war so eine Cobra Mark III irgendwie als großes Modell, aber ja gut, ne, ist halt Modellbau, ist schick, ne, hatten sie auch in ordentlicher Größe da stehen, aber dafür dann irgendwie in so ein Luftfahrtmuseum nach England fahren. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich nur nach Coesfeld geguckt bin. Gut, wir hatten noch ein Thema, was wir heute kurz ansprechen wollten, wo wir letztes Wochenende ja wegen Umzug nicht podcasten konnten. Ich dachte, das schneiden wir hinterher irgendwie galant dran. Nein, wir machen das einfach so öffentlich. Du bist eine faule Sau, du willst nicht was schneiden. Natürlich will ich nicht schneiden. Das ist total grässlich. Ja, was wollten wir für letztes Wochenende weniger schneiden, mehr spielen, wenn ich den Internet hätte. Ja, was wir natürlich noch besprechen wollten, ist das Wegbleiben des Singleplayers. Das war ja so das große Wuhu letzte Woche. Und da ich dir beim Umzug helfen musste... Danke dafür. Ja, Arsch. Da ich dir bei deinem grottenschlimm organisierten Umzug helfen musste. Ey, es war alles gepackt, es war ein Umzugsunternehmen da. Ich gehe jetzt nicht auf die Details von diesem Umzug ein. Nein, aber da ich dir beim Umzug helfen musste, konnte ich ja nicht irgendwie podcasten. Und ja, also mich stört es persönlich null. Also ich habe das Spiel eher als Multiplayer irgendwie immer empfunden. Ich habe aber auch das alte Elite nicht gezockt. Da war ich noch zu klein. Ich saß bei Papa irgendwie quasi auf dem Bürostuhl und er hat mir irgendwie gezeigt, wie was funktioniert. Und du bist ja wahrscheinlich gegen die Landeschätzung gecrashed. Ich bin überall gegengeknallt und habe dann irgendwie wieder Winter Games gespielt. Da konnte ich dann mit die Joysticks immer schön von links nach rechts gurken und kaputt machen. Ja, ist halt so. Ne? In den 80ern war ich zu dem Zeitpunkt noch zu jung. Du ja nicht, wie wir wissen, weil du ein alter Sack bist. Du bist ja locker 10 Jahre, 20 Jahre älter wie ich. Ja, vor dem Krieg oder so. Vor dem Krieg, genau. Nee, ja, ich vermisse ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Also ist leider so. Aber geh mal in die Runde und frag, ob die Leute den Singleplayer vermissen. Wer vermisst hier den Singleplayer? Hand hoch. Nope. Singleplayer gibt es ja weiterhin. Nur dann sag mal was dazu. Commander Krishan vermisst den Singleplayer, weil er... ja, auf die guten alten 80er Jahre, im guten alten 80er Jahresstil wäre und ich den wirklich ein bisschen vermisse. Ich bin auch ursprünglich, als ich von Elite Dangerous gehört habe, davon ausgegangen, dass es auch eine Art Singleplayer geben wird. Habe ich mich drauf gefreut. Gut, ich habe auch kein Problem damit, Open zu spielen, aber ein Singleplayer wäre schon ganz nett gewesen. Du könntest doch im Solo spielen, wenn du magst. Es gibt einen Singleplayer, nur mit Online-Zwang. Ja, der ja, Solo. Gut. Ne? So. Ja. Was halt fehlt, ist die Story. Ne? Ja. Man wird halt nicht an die Hand genommen, man kriegt keine Missionen. Das ist so ein bisschen das, was fehlt. Aber ansonsten. Ja, gut, das gab es im Urlied auch nicht. Aber gab es im Urlied auch nicht, genau. Aber du hast jetzt nicht wie andere schon deinen Account Lifetime-Account, Premium oder was auch immer, du hast es verkauft bei eBay. Nein, um Gottes Willen. Ja, es hat ja Leute gegeben, die das getan haben nach der Ankündigung. Ja, so habe ich einen gekriegt. Wir müssen jetzt diese Aufnahme beenden und ich muss meinen Co-Moderator erschlagen. Hilfe! Schönen Abend noch. So, er kann wieder reden. Wie können wir da reden? Konnten ja, du. Nicht reden. Ja, du. Ich musste dich doch erst noch hier, ne? Weißt doch. Ja, wir machen ja, uns jetzt. Mir wurde Gewalt angetan. Hilfe. Nein, ist alles gut. Ja. Schönes Event gehabt, ne? Ja, also wir sind jetzt hier auf Parkplatz, machen uns jetzt auf dem Weg Richtung Ruhrgebiet wieder. Von diesem schönen Nirgendwo. Coesfeld, genau, Coesfeld. Nee, muss man sagen. Aber also, du musst auch mal, also wir sind jetzt dreiviertel Stunde gefahren oder so für das Event. Ja. Ich meine, wir haben auch Leute aus dem Forum, die kommen aus Österreich oder aus der Schweiz. Die hätten es noch weiter gehabt, sowohl nach England als auch nach Coesfeld. Muss man einfach mal sagen, wir hatten schon ziemlich Glück, dass es direkt bei uns um die Ecke war. Ja. Und super organisiert. Nee, hier steht sogar noch Itzehoe-Wagen. Also das sind, ich glaube, 400 Kilometer bis hierhin. Oh, Itzehoe, okay, gut. Ja, ich habe die Kennzeichen jetzt vorhin nicht alle irgendwie mir angeguckt. Itzehoe, ja, ist, glaube ich, die weiteste Anfahrt aber auch gewesen von den Leuten hier. Ne? Zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, ja, ja. Genau. Auf jeden Fall nette Truppe, super nette Community, muss man ja immer mal wieder sagen, dass die Elite Dangerous Community ja, wie soll man sagen, halt einen sehr vernünftigen Umgangston einfach miteinander hat. Alle sind sehr nett und freundlich und kommen bei einem Spiel auch gut miteinander überein. Da gibt's Computerspiele, wo die Community so, ey Alter, hast du mich hier gefreckt oder was? Ne? Und dann denkst du so, okay, ja, danke, ist nur ein Spiel, komm mal runter. Ne? Nein, hast du hier überhaupt nicht. Alles total tutti, die Leute. Wir sind hier in einem Industriegebiet zwar, aber das ist die Firma von einem der Leute und ja, große Halle gehabt, großen Beamerbild aufgebaut, super lecker Buffet, muss man viel, ja sagen. Viel Buffet. Viel Buffet, richtig viel Buffet. Also da hätten nochmal dieselbe Menge an Leute nochmal durchgefüttert locker werden können mit Bier und mit Kartoffelsalat und allem drum und dran, was da dazu gehört. Also echt tolles Event von der Community hier gemacht. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, wenn vier Leute noch mit 20 Liter Bier da sitzen. Ich bin gespannt, was die morgen schreiben. Ich habe so eine Ahnung, was passiert bei vier Leute bei 20 Liter Bier auf vier Leute. Und das ist ja nur das eine Fass, was sie noch zur Verfügung haben. Naja, egal. Mal gucken, was in so eine Sidewinder reingeht. Nee, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall alles total tutti, dass das Event, das aus England jetzt übertragen wurde, halt jetzt nicht so den großen Impact bietet, um hier noch lange irgendwie unser ja angekündigtes Special zu bringen. Das ist das finde ich schade. Also wir hatten eigentlich gehofft, dass da noch irgendwas kommt, worüber wir jetzt auch schön reden können mit den Leuten. Genau. So tolle Dinge. Aber für mich war es wirklich mehr ein Event für Leute, die noch nicht gespielt haben. Ja, das ist halt das Problem an der Nummer gewesen. Ne? Wir sind jetzt ja schon seit ein bisschen länger dabei. Dann gibt's, wir haben hier Leute kennengelernt, die natürlich noch tiefer eingestiegen sind, die seit Alpha dabei sind, Alpha Becker sind, iFred war hier zum Beispiel, um mal Namen zu nennen, die wirklich viel, viel für das Spiel getan haben, viele Tickets geschrieben haben in der Alpha- und Beta-Phase. Und ja, da muss man einfach sagen, okay, für die war das natürlich eher mau. Und für die machen wir ja diesen Podcast hier zurzeit hauptsächlich. Ja. Sind wir mal ehrlich, in das elitedangerous.de Forum verirren sich zurzeit eher Leute, die Alpha- und Beta-Zugang haben. Genau. Und die hören uns zurzeit noch zu. Ich meine, ab Dezember wird es wahrscheinlich ein bisschen voller in dem Forum. Man merkt ja jetzt schon langsam, dass es voller wird. Ja, es kam ja jetzt die Meldung auch, dass das mehr Anmeldungen kommen und so. Richtig. Und ich habe gerade mal in den Twitter-Hashtag reingeguckt, Elite Dangerous Premier. Da ist es auch so, dass die Leute sagen, also da gibt es zwei Lager, die einen sagen, oh, aber geil, und feiern das voll ab, was sie alles sehen durften. Mhm. Das sind aber auch die Leute, die noch keinen Zugang haben. Die schreiben dann nämlich im nächsten Halbsatz, can't wait to have it. Also ich kann es kaum erwarten, selber zu fliegen oder so, oder das Spiel in meinen Händen zu haben oder so, ne? Wobei es schwierig ist beim Download-Spiel. Ja, und die anderen Leute. Generation. Genau, ne? Und die anderen Leute auf Twitter sagen halt so, ja. Nett. Ja. Und wir beide wissen, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ist halt leider so. Schön, ich kann es nicht anders irgendwie auf den Punkt bringen. Das ist halt irgendwie so, ja, ein bisschen mau gewesen. Und deswegen ist auch das Special hier leider ein bisschen flach ausgefallen. Wir wollen ja eigentlich mit dem Special hier quasi die beiden ausstehenden Info-Podcasts wegen deines Umzugs möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Nur falls ihr es nicht verstanden habt, ich bin schuld. Ja, danke. Also an der Stelle wollten wir ja jetzt hier irgendwie nochmal drauf eingehen. Genau. Nein. Ja, das können wir uns eigentlich sparen, das ist das Problem. Genau. Die Infos sind sehr alt. Alles, was in den beiden Info-Podcasts hätte besprechen werden können, ist mittlerweile irgendwie schon fast wieder an ACTA gelegt bei den Leuten geistig. Gut, es gibt so ein paar Aufreger. Natürlich, das haben wir ja vorhin auch mit den Leuten drüber gesprochen. Ne? Oder dass jetzt wieder doch im Gespräch ist, dass es nach der Gamma am 16.12. doch einen Vibe geben soll. Und dass somit auch kein Vorteil für Alpha und Beta-Leute da ist. Ja, vor allem frage ich mich, warum soll ich dann jetzt noch 4 Wochen spielen? Ne? Weil ich bin jetzt bei 0. Ja. Und in 4 Wochen, wo bin ich dann? Und dann wird wieder, ne? Also das ist ein bisschen so Motivation raus. Ich kann dir sagen, was du in 4 Wochen machen kannst. Du könntest dir einen vernünftigen Flightstick kaufen und ein bisschen üben. Ich hab dir das erklärt. Du sollst meiner Frau sagen, dass ich mir zu Weihnachten wünsche, damit ich ihn auch kriege. Die wird mich dafür hassen. Nein. Also besser, sie hasst dich als mich, ne? Sehr ich gut. muss miterleben. Psst. Die hört das du hast das mal. Jetzt nicht gehört, nein, Schatz. Ja. Ich liebe dich. Ja, es ist die Zockergeneration, wo man immer mit der Frau verhandeln muss. Ja. Nein. Alles einfacher. Alles ist soweit ganz tutti, nur 4 Wochen jetzt zocken, wofür? Das ist echt die große Frage. Also ich packe das Spiel in den nächsten 4 Wochen, glaube ich, nicht so sehr an, weil es sich in meinen Augen zurzeit nicht lohnt, wenn wirklich nach der Gamma noch ein Vibe kommt. Ich spiele dann ab dem 16. Und vorher ist alles irgendwie für die Katz gefühlt. Ne? Es kommt ja auch kein großartiger neuer Content. Das Interface ist neu, das sieht schön aus. Das habe ich mir jetzt einmal angeguckt. Ja, das konnte ich mir aber auch mit meiner Sidewinder angucken. Ne? Ja, also ich denke, ich werde jetzt, wenn ich denn irgendwann wieder Internet habe, ne, danke an meinem Provider, der es nicht geschafft hat, ein Kabel zu legen. Ich werde auf jeden Fall spielen, um ein bisschen zu üben, logisch, aber... viel mehr auch nicht, ne? Nö, ja, es ist halt... Ja, im Moment ist halt relativ mau. Ja. Von daher an dieser Stelle Entschuldigung, wir werden jetzt die beiden ausstehenden Newsletters nicht verpodcasten. Also die beiden letzten, nicht ausstehenden, ausstehenden als Podcast. Ja, die beiden letzten, genau, die wir nicht gemacht haben, wo wir jetzt eigentlich das Special drüber machen wollten und so. Aber ab nächster Woche, denke ich, werden wir dann einfach wieder ganz in einer normalen Routine einsteigen und wieder ganz normal drüber podcasten. Bernd, ich und Julia, wir machen das dann irgendwie peu à peu wieder so gegen Freitag, Samstag. Kommt ja immer drauf an, wie es mit der Zeit aussieht. Ne? Genau. Ja, so viel von unserem Infocast. Ja, und wenn, was wir noch sagen können, wenn jetzt der Umzug die Wohnung eingerichtet ist, wollten wir uns auch zusammensetzen, um dann die Galnet News vorzubereiten, ne? Richtig, genau. Galnet News, beziehungsweise erstmal das Freeport Radio, das kommt dann jetzt als nächstes. Ja, genau. Ja, das war's auch schon hier vom Community Event in Coesfeld und ich sag mal, wir hören uns nächste Woche wieder bei dem nächsten Newsletter beim Infocast. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Community-Treffen, wenn es denn eins gibt im Sommer oder so, und dann wäre schön, euch mal live kennenzulernen. Von daher... Dann auch mit angenehmeren Temperaturen. Ach, -2 Grad oder was das hier ist. Ja, man friert hier schon so ein bisschen. Aber na gut, okay, das war's vom Infocast-Team, hier von dem Special-Event in Coesfeld. Und nächste Woche ist wieder Newsletter-Talk. Gehabt euch wohl und fliegt vorsichtig. Tschüss.